Ein feindliches Stück von uns jetzt für euch. Thank you. ich geb's nur die Frau auf Andersar. Sehr schnuckel ich so fest, so frisch, so froh, guck jetzt so nett den Bert an, wenn der etwas sagt, doch verstifte dich. Ist voll klar. Für mich geht's nur die Frau auf Andersar. Sehr schnuckel ich so fest, so frisch, so froh, guck jetzt so nett den Bert an, wenn der etwas sagt, doch verstifte dich.